Die ersten Lebensmittelproduzenten auf Madagaskar waren sogar bemerkenswert erfindungsreich. Sie kombinierten den Anbau der neu eingeführten domestizierten Arten aus Südostasien und Ostafrika je nach Umweltbedingungen und sozialer Situation in unterschiedlichem Ausmaß mit der Nutzung wilder pflanzlicher Ressourcen. Das Gleiche beobachtet man auch auf den anderen ostafrikanischen Inseln, die in ein großes, blühendes Handelsnetzwerk im Indischen Ozean eingebunden waren. Auf küstennahen Inseln wie Sansibar und Pemba waren asiatische Nutzpflanzen im Verhältnis zu afrikanischen Arten wie Hirse und Augenbohnen in der Regel selten, und es gibt Anzeichen für eine Fortsetzung von Jagd und Fischerei. In Madagaskar selbst stellten sich die Dörfer auf die jeweilige Umgebung ein. Manche konzentrierten sich auf einen Anbau an Bergabhängen und in Feuchtgebieten, andere bevorzugten die Rinder- und Ziegenhaltung. Die Gemeinden an den Küsten betrieben Fischerei, die noch heute eine Triebkraft für die Wirtschaft Madagaskars ist und die landwirtschaftlich produzierten Nahrungsmittel ergänzt. Heute verstärken sich Bodenerosion und Waldverlust durch Überweidung und landwirtschaftliche Landnutzung. Und so kam es dazu, dass die noch verbliebenen einheimischen Lemuren zu den weltweit am stärksten bedrohten Primaten gehören. Aber bis zu der Zeit vor 500 Jahren blieb die Bevölkerung relativ klein und auch die Ziegen- und Rinderherden wuchsen kaum. Die umfangreichen landwirtschaftlich motivierten Veränderungen der Landschaft, die auf der Insel heute die Nachhaltigkeit bedrohen, begannen eigentlich erst nach der Einwanderung der Europäer, als Kolonialherren und die wachsenden einheimischen Gemeinwesen sich darum bemühten, die Kontrolle über die zunehmend umkämpfte tropische Landschaft zu gewinnen. Wenden wir uns nun der anderen Seite des afrikanischen Kontinents zu. Die Kanarischen Inseln liegen zwar knapp nördlich des nördlichen Wendekreises, aber mit ihrem feuchten Meeresklima sind sie die Heimat einer weitläufigen tropischen und subtropischen Vegetation. Außerdem bieten auch sie die Möglichkeit, die Auswirkungen prähistorischer Menschen auf die Umwelt der Inseln zu erforschen. Die Kanarischen Inseln, eine Gruppe vulkanischer Inseln im Atlantik, unmittelbar vor der nordwestafrikanischen Küste, sind für Europäer ein beliebtes Urlaubsziel. Die ersten Bewohner dieser Insel, die von den spanischen Kolonialherren später zusammenfassend als Guanchen bezeichnet wurden, besiedelten die Inseln vor rund 2500 Jahren. Diese ersten Siedler wurden früher als Jäger und Sammler mit Steinwerkzeugen beschrieben. Heute wissen wir aber, dass sie über ein reichhaltiges Arsenal an Keramik und verschiedenen aus Stein, Knochen, Leder, Muschelschalen, Holz und Pflanzenfasern gefertigten Gegenständen verfügten. Genetische, linguistische und materielle Vergleiche deuten darauf hin, dass diese ersten Bewohner in enger Verbindung zu den nordafrikanischen Berbergruppen standen und dass sie Ziegen, Schafe, Schweine sowie die Dreiheit aus Hunden, Katzen und Mäusen auf alle Kanarischen Inseln mitbrachten. Außerdem bauten sie neue Nutzpflanzen wie Gerste, Weizen, Linsen, Bohnen, Feigen und Erbsen an, die sie vom Festland eingeführt hatten. Wie in Madagaskar und auf vielen anderen Inseln, von denen bisher die Rede war, so rodeten auch diese Bauern mit Feuer und schufen damit offene Landschaften für ihre mitgebrachten domestizierten Tiere und Pflanzen. Dies führte zu einer drastischen Verminderung der ursprünglichen Bewaldung, und auf ganzen Inseln oder in Teilen davon gingen Wälder verloren. Auf Inseln wie Fuerteventura verschwanden einheimische Baumarten, darunter die Lorbeer- und Erdbeerbäume. Auf den kleineren Inseln verhinderten die wachsenden Schaf- und Ziegenbestände eine Erholung der Wälder und sorgten für Bodenerosion. Eingeschleppte Mäuse und Katzen töteten große und kleine einheimische Nagetiere. Die direkte Jagd führte offenbar auch zum Verschwinden einer großen einheimischen Echse und einer Art flugunfähiger Wachteln.